scheint's ein Loch und ist doch so faul. Aber sein Lächeln sagt, er hat uns gern. Und wieder steht die Weihnacht vor der Tür. Die Kerzen am Baum brennen im Schmied. Flocken, sanft und weich auf deine Fahrt. Du kannst wie der Wind durch die Ritzen bloß so hart und sich dir verstecken tief im Wald. Und wieder steht die Weihnacht vor der Tür. Kerzen am Baum brennen im Schmiede knistert Feuer. Das Glück tönt und Menschen, die sind froh. Man wünscht es wäre für immer so. Und wieder steht die Weihnacht vor der Tür. Kerzen am Baum brennen im Schmiede knistert Feuer. Das Glück tönt und Menschen, die